Am frühen Morgen ist der kleine Zirkus Monte in dem pommerschen Dorf Kuderow eingetroffen. Einwohnerzahl in diesem Jahr 1929 137 Seelen. Das ist die unterste Grenze für den Zirkus, darunter lohnt nicht. Und zur selben Stunde, in der Monte seinen Werbeumzug durch Kuderow absolviert, belauern sich in der Kreisstadt Altholm die beiden Zeitungsleute Stuff und Tredub in ihrem tristen, vom Kanonenofen verräucherten Redaktionszimmer. Nang. Na nu, Tredo. Schon um 9 auf den Beinen. Ich muss mir die Sohlen ablatschen wegen 2-3 Annoncen am Tag für 2-3 Mark im Portemonnaie. Wer annonciert denn heute noch, wo kein Aas von den Bauern mehr zum Einkaufen herkommt? Stuff, du hast mir versprochen bei Gebhardt für mich wegen einer festen Anstellung. Ich weiß nicht mehr, wie ich die Miete bezahlen soll. Du hast doch Geld, Mensch. Oder hast du die 1000 Mark von den Fotos inzwischen versoffen? Blöder Hammel. Das bisschen Geld für die Fotos ist längst alle. Du hast keine Frau und keine 2 Kinder. 1000 Mark. 1000 Mark. Ja, vielleicht gönne ich dir das sogar. Danke. Na dann. Ans Tagewerk. Tredub sieht ihm nach. Er zweifelt nicht mehr. Stuff hat wieder einmal auf den Busch geklopft. Er weiß nichts. Weiß nichts von einer in den Ostseedünen vergrabenen Blechbüchse mit 110 Markscheinen darin. Und Stuff klappert die Polizeireviere ab. Das gehört zu seinem Tagespensum. Und da erfährt er was zum Aufjubeln. Frerksen beurlaubt. Dieser elende Schupobüttel beurlaubt. Sollte das etwa mit jenem Schreiben zusammenhängen, das vor Tagen ein Bote aus Stolpe auf dem Rathaus abgeliefert hat? Blitzschnell kalkuliert er. Gestern ist Gareis aus Berlin zurück, kurz nach ihm Frerksen im Rathaus und dann beurlaubt. Stuff weiß, noch hat er den Fisch nicht an der Angel, aber er wird ihn kriegen, wenn er rauskriegt, was in jenem gewissen Brief steht. Das sind so die Glücksmomente im Leben des Lokalredakteurs Stuff. Bevor er weiß, er wird zuschlagen, die Jagd genießen und das Zappeln der Opfer. Tag, Herr Manzel. Ah, schöner Tag heute, was? Finden Sie? Übrigens, guten Tag meinerseits. Die Frühstückspause ist vorbei, die Arbeit. Ihr Laden läuft auch mal ohne Sie. Es könnte nämlich wichtig für Sie sein. Was wichtig für mich ist, weiß ich selbst am besten. Meine Kunden persönlich abfertigen. Und wenn Sie unterdessen öffentlich abgefertigt werden, Herr Manzel? Redensarten. Und Geheimnisse interessieren mich nicht. Schön. Dann behalten Sie mal für sich das Geheimnis von einem gewissen Brief aus Stolpe von der Landesregierung. Woher in aller Welt? Und behalten Sie weiterhin für sich, dass diesen Brief ein gewisser Matz überbracht hat. Matz? Ein Arbeiter. Kenne ich nicht. Nicht? Der Vater von Lisa Matz? Unter uns, Herr Manzo. Ich habe auf dem Standesamt nachgeguckt. Im April 12 Jahre alt geworden, die Kleine. Was kann ich dafür, dass manche Mädels verdammt entwickelt sind? Außerdem ist gar nichts passiert. Und wie ist das mit den kleinen Mädchen, die noch nicht so entwickelt sind, Herr Manzo? Denen Sie so gern beim Pullern zugucken? Was erdreisten Sie sich? Könnte ja sein, dass in der Redaktion ein einschlägiges Überbracht oder Eingesandt vorliegt. Das wäre aber gar nicht schön, Herr Manzo, wenn das in die Setzerei... Hören Sie, ich lasse mich nicht am langsamen Feuer rosten. Was wollen Sie? Sie vielleicht am langsamen Feuer rösten? Scheren sich zum Teufel! Wie eine Havanna und edlen Klaren genießt Stuff den Anblick des davonhastenden Manzo. Jetzt nicht von der Stelle weichen. Aber er muss gar nicht lange warten. Zunächst erscheint das Dienstmädchen und noch ein Genuss obendrein. Was für ein hübscher, üppiger Wackelbusen. Herr Manzo lässt sagen, Sie möchten nicht so auf seinem Zaun lehnen. Der Zaun ist frisch gesetzt und sagt weg, lässt Herr Manzo sagen. Dankeschön. Und sag Herrn Manzo, mein schönes Kind. Ich bleibe hier stehen, bis der Zaun weggesackt ist.